Danach in 2013 Romina sollte zur Schule gehen, weil sie war 6 Jahre alt. Und wir sind von Mexiko zurück nach Deutschland. Dann haben wir eine Stunde oder mehr. Wir haben richtig Zeit zu genommen, um das unsere Zukunft zu sprechen. Und meine Schwiegereltern waren damals allein. Der ist einziger Sohn. Und meine Eltern haben viele Kinder. Dann habe ich gedacht, Melina, du sollst nicht egoistisch zu sein. Wir gehen zurück nach Deutschland, weil ja, das sind die Schwiegereltern, das brauchen ihre Sohn und vielleicht ihre älteren Kinder auch. Und ja, habe ich auch gedacht, für die Zukunft von meinen Kindern ist besser in Deutschland wohnen, wegen Sicherheit. Hier eine Frau kann in Diskothek gehen und 2 Uhr zurück nach Hause zu Fuß kommen und es passiert Gott sei Dank heutzutage bis heute nichts. Oder Frauen haben die Möglichkeit mehr zu, ja, sie ihre Meinung zu sagen, äußern, ihre, ja, Frauen haben mehr frei hier, kann man sagen. Mexiko ist auch ein freies Land, aber wie ich gesagt habe am Anfang des Interviews, es lohnt viel oder es hält viel von wo bist du geboren. Mega eine gute Familie, nicht gut, alle Familien in Mexiko sind gut, alle lieben ihre Kinder. Liebe ist genug in Mexiko, sondern mit dem Status, sozialen Status, ja, diese Status. Und habe ich gedacht, in Deutschland die Rechtigkeit, alle Kinder haben die gleiche Möglichkeit, eine gute Schule zu besuchen oder Karriere studieren. Die Regierung hilft oder passt viel auf die Kinder. Es gibt nicht diese Sache, na, du bist reich, du bist arm, du hast Geld, du nichts. Dann wollte ich nicht für meine Kinder. Dann habe ich gedacht, und eine bessere Situation, von sozialen Situation, es ist besser, in Deutschland zu wohnen, für Sicherheit. Das Aber für war, dich war es keine Rückkehr, sondern das erste Mal. Für mich war es schwer, natürlich, weil ich habe meine Eltern gelassen, meine Brüder, meine Schwester, meine ganze Familie ist in Mexiko. Und das ist die Sache, die ich vermisse von Mexiko, das Wetter und meine Familie. Essen und so, nein. Und mit Menschen zu tun zu haben, kann man sagen auch nein, weil wir haben diesen Feuercharakter, kann man sagen, oder diese Temperament. Und deswegen wir passen in alle Gesellschaft, kann man sagen. Die Mexikaner respektieren die Regel, die Gesellschaft, wo wir sind. Okay, hier ist verboten das, hier ist verboten das, dann ich respektiere das, aber hier du darfst auch, okay. Und wir kommen auch von einem Land mit, kann man sagen, katholischer Religion, wie viele hier in Deutschland und gleiche Gesellschaft und es war sehr schwer für mich, nur meine Familie da gelassen und natürlich das Wetter. Sí. Und dann bist du gleich hier nach Hamm gekommen? Sie, Düsseldorf war die erste. In Düsseldorf zuerst. Düsseldorf Flughafen. Und ich erinnere mich, das war eine April schon. Okay, aber du hast nicht in Düsseldorf gewohnt. Nein, nur Flughafen. Die Tür vom Flughafen werden aufgemacht. Und mein Gott, das war kalt, Claudia. Dann ich wollte zurück, habe ich so Koffer raus und Koffer zurück. Jo, dir, was ist? Ja, ist ein kaltes April. Jo, kaltes April, das war -10 Grad, denke ich, in April. Dann habe ich gesagt, ich schaffe das nicht. Wann war das? Die richtige Datum habe ich nicht im Kopf, aber war April. 2013. Okay. Ja, das war kalt. Aber ja, danach wir sind in diesem Haus, weil das war das Haus von meinen Schwiegereltern. Wir sind hier angekommen, Schwiegereltern waren so nett, alles so leise. Ich habe gedacht, warum Deutschland hat so, oder ist ein reiches Land, wenn hier die Leute nicht arbeiten, hier es gibt kein Leute auf den Straßen, nichts. Das war für mich, ja, oh mein Gott, ganz anders als Mexiko, weil in Mexiko die Straßen sind voll Leute, voll Musik, Lichter überall, 24 Stunden die Leute arbeiten ohne Pause, in, ja, natürlich verschiedene Schicht, aber hier habe ich kaum keine Leute gesehen auf den Straßen, nichts, dann habe ich gedacht, okay, boom, hier ist ganz, ganz ruhig, no? Und ja, das war schwer auch, diese Ruhigkeit von Deutschland. Dann habe ich gedacht, ich vermisse dieses verrückte Land, dieses Mexiko, laut, mit Farben, mit Leuten, die sprechen auf den Straßen, Bars, wie in Spanien so, Bars in jeder Ecke, Restaurants, kleine Kiosk, wo die Leute sich Kaffee trinken, Bier trinken, ja, ohne nichts zu machen. Aber hier habe ich einfach gedacht, oh, warum ist dieses Land reich, wenn ich keine Arbeit hier? Habe ich schon gedacht, aber ja, dann später habe ich in der Kultur. Hast du ein dich einsam gefühlt? Gott sei Dank kann man sagen, einiges Tages, ja, natürlich, also ein bisschen Depression, aber ich habe meinen Mann. Und ich denke, er ist ein nettes Mann bis heutzutage. Er hat meine Mutter gesprochen, dass er hat in unserer Hochzeit gesagt, das Einzige, das ich nicht wechseln kann, ist das Wetter. Aber alles andere mache ich für dich. Und bis jetzt, er hat gemacht. Er hat gut aufgepasst, kann man sagen. Ja, natürlich manchmal, ja. Aber ich habe meine Kinder. Und wenn du Kinder hast, dann hast du viel zu tun. Und hast du eine Motive. Eine Motive. Ja, dann lernst du auch Menschen kennen. Ja, ja, natürlich. Wegen Kindergarten. Romina war sofort in die Grundschule. In Grundschule und dann. Alles war perfekt, außer die Sprache, Claudia. Ich denke, dann hast du tausendmal gehört, aber ist die Wahrheit. Sprache ist eine große Barriere. Weil in Deutschland, die Leute wurden einfach so nichts kommunizieren, wenn du eine schlechte Deutsch sprechen kannst. Weil sie verstehen nicht oder wollen nicht verstehen. Und obwohl wir wollen sprechen als Ausländer, vielleicht machen wir tausend Fehler, natürlich, weil die deutsche Sprache ist sehr schwer. Und die Aussprache für Spanisch-Deutsch ist boah, super anders, mega anders. Dann natürlich, zuerst habe ich Angst gehabt. Oh, diese Frau vielleicht hat mich nicht verstanden, deswegen wollte ich mit mir nicht reden. Aber mit dem Zeit habe ich gelernt, hier ist andere Kultur. Hier küssen nicht zu begrüßen. Weil ein großer Fehler für mich war, ich kenne zum Beispiel jemanden neuen. Ah, hola, ich bin Melina. Mua, mua. Und sofort, oh, was ist das? Yo. Dann habe ich 3 Monate später Melina in Deutschland umarmen und küssen sind verboten. Okay, okay, okay. Und in Mexiko, du kommst, die Leute kennen dich nicht und sie küssen hier, aber überall. Meine Kinder haben immer so den Kopf gemacht, damit hier küssen nicht überall. Oder wir umarmen gerne. Ah, hola, wie geht's? Ja, war schwer, klar war schwer. Ich kann nicht sagen, ja, habe ich mich 1000% sofort zu Hause Gefühl als zu Hause. Nein, habe ich nicht, aber ich habe traurige Tage natürlich. Mhm. Sehr traurige Tage. Mehr, wenn du kommst von einem Land wie Mexiko und eine wunderschöne Familie wie ich. Ich habe meinen Hund vermisst auch. Rambo 1, Rambo 2. Wir haben die Rambo 3 bis heute. Habe ich meinen Hund, weil ich liebe Tiere. Habe ich alles für mich, ja klar. Das Wetter, no? Das Wetter war eine sehr schwere Sache für mich.